Deutschlandfunk, Lesezeit. Mit Hajo Steinert. Ich begrüße Sie zum dritten Teil unserer vierteiligen Sendereihe mit Lesungen von Rolf-Dieter Brinkmann. Heute hören Sie seine Lesung aus dem Jahre 1966 hier im Deutschlandfunk. Eine Wiederholung der Lesung der Erzählung Ein Vorfall. Eine Erzählung, die zum ersten Mal erschienen ist in schriftlicher Form in dem Band Raupenbahn bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Rolf-Dieter Brinkmann. Vor 30 Jahren, am 23. April 1975, wurde er in London von einem Auto überfahren. Vor 65 Jahren im April wurde er geboren. Möglichst realitätsnah schreiben, forderte damals Mitte der 60er Jahre der Lektor Dieter Wellershoff die im Verlag Kiepenheuer und Witsch erscheinenden jungen Schriftsteller auf. Dazu gehörte neben Nicolas Born, Günter Seuren und Günter Herburger auch der 1940 geborene Schriftsteller Rolf-Dieter Brinkmann. Erst wenige Jahre in Köln mit erst einem Erzählband, Die Umarmung, hieß er. Im Gepäck nahm er die Devise seines Lektors sehr ernst. Geradezu radikal beschränkte sich Rolf-Dieter Brinkmann in der Erzählung Ein Vorfall auf das Sichtbare seiner Umgebung. In der Addition von Bildern ohne jeden Anflug von Psychologie nach Art eines Filmschnitts erzählt er von einem, der sich seiner Umwelt überdrüssig in einer Wohnung verbarrikadiert. Brinkmanns Erzählweise erinnert stark an die in den 60er Jahren auch in Deutschland in Mode gekommen eine Ästhetik des Nouveau Roman. Die Irritation und Provokation ist Programm. Brinkmann löst systematisch traditionelle Erzählmuster auf und ordnungsstiftende Prinzipien wie Zeit, Raum und handelte Personen. Kausale und zeitliche Orientierungspunkte werden gekappt, verwischt und neu zusammengestellt. In einer nur in der Erzählung präsenten Zeitspur kreuzen sich Erinnerungen, Träume, Visionen, Halluzinationen, Obsessionen. Der Text wird zum Vexierbild. In der Erzählung Ein Vorfall wird ein Zeitungsbericht über einen Feuerwehreinsatz Ausgangspunkt einer surrealen Fantasie. Aus einem Zeitungsfoto werden die Ereignisse rund um einen Selbstmord rekonstruiert, aber die Darstellung ist seltsam verzerrt. Die Zeitabläufe sind verwirrt, die Chronologie der Ereignisse verunklärt und die menschliche Bezugsfigur fehlt. Die Erzählung hat weder einen Erzähler noch einen Protagonisten. Ein Kennzeichen, das der Kritiker Heinrich Formweg im Deutschlandfunk in seiner Kritik so beschrieb: An die Stelle der Er-Figur tritt ein Hohlraum, eine Leere, um welche die Objekte gleichsam in ihrem eigenen Rhythmus kreisen, ohne noch etwas für jemanden zu bedeuten. In der Tat, wie im Film verschwindet der Erzähler hinter dem Apparat der Kameralinse, dem omnipotenten künstlichen Wahrnehmungsorgan. Das literarische Kameraauge revolutioniert die sinnliche Darstellungsform. Der Blick nähert sich von der Peripherie dem Geschehen, erhebt sich vom Straßenbelag auf die Häuserfront, dringt durch das Fenster in ein menschenloses Wohnzimmer, schwenkt durch den Raum, zoomt auf Details der Einrichtung, überblendet auf das nebenliegende Wohnzimmer des Nachbarhauses, um das Zeitungsfoto zu fokussieren. Die tote Fotografie wird so lebendig. Ein kunstvolles Spiel mit der Zwei- und Dreidimensionalität, mit Wirklichkeit und Abbildung von Realität, mit Schein und Fiktion. Und Brinkmann bedient sich eines weiteren filmischen Effekts. Das zentrale Ereignis selbst bleibt ausgespart. Der Tod. Ein Filmriss. Stattdessen blickt die Kamera beiseite, auf den Feuerwehreinsatz, die schaulustige Menschenansammlung vor dem Ort des Geschehens und den Streit eines Angetrunkenen mit dem Wirt der benachbarten Kneipe. Am Ende schwenkt die Kamera wieder aus dem Haus, zoomt auf die Totale, fährt über die Häuserfront, lenkt den Blick auf die Straße zurück, die sich zum Horizont hin absenkt, wo der Blick sich verliert. Die Geschichte endet mit fast den gleichen Worten, mit denen sie begonnen hat. Rolf-Dieter Brinkmann liest. Es waren dunkle Flecken, die sich hervorhoben, unregelmäßig verteilt und meistens klein, kleine flache Schatten, Schattenstücke, die sich beim Näherkommen zusammenzogen, schrumpften oder auseinanderfielen in einzelne schwarze Splitter, die in dem mattgrauen Licht dann verschwanden, das sich über dem Pflaster ausgebreitet hatte. Dazwischen tauchten manchmal auch größere Flächen auf, handflächengroße schwarze Stellen, an den Rändern ausgebuchtet oder eckig, scharf gezackt, Senken und Löcher, die unter dem Blick wegtauchten und denen wieder neue, andersartig geformte Flecken folgten. Weiter voraus gingen sie ineinander über. Sie verschwammen zu einer einzigen, stumpfschwarzen, schattigen Fläche, die einer großen, dunklen Scholle ähnelte, die zurückzuweichen schien, je näher man darauf zukam. Von ihr bröckelten diese kleineren Splitter ab, lösten sich aus dem Rand und kamen heran, stetig und langsam wie treibende, nach oben fließende Lachen, Öllachen, Placken, schwarze Placken, die erstarrt waren. Sie schwammen dann unter den Schritten weg, eingegrenzt zu beiden Seiten vom Bordstein der Bürgersteige. Die Bürgersteige waren schmal. Als schmale, ein wenig erhöhte Streifen liefen sie vor den Häusern entlang, nicht breit, gerade so breit, dass nur eine Person dort gehen konnte. Kam man ihr entgegen oder wollte sie überholen, musste man sie entweder auf die Fahrbahn drängen oder selbst nach dorthin ausweichen, sodass nicht ganz verständlich war, warum überhaupt noch diese Gehsteige von der Straße abgesetzt waren. Die Straße war mit grob gehauenen Basaltsteinen gepflastert. Sie war eng und ein Schacht, der nach unten leicht abfiel, wo er auf eine breitere, asphaltierte Straße stieß. Die Seitenstraße war nur wenig beleuchtet. In langen Abständen hing hier und da eine Leuchtröhre über der Straße und wie die Straßen waren auch die Häuserfronten von einer fahlweißen, mehligen Lichtschicht überzogen, was aussah, als wären alle Häuser in der gleichen weiß-grauen Farbe gestrichen, mit einem blassen Weiß, aus dem die Stellen hervortraten, wo der Zementputz rau geworden war, schmutzig und schon abblätterte. Sie wirkten wie große Schimmelflecken, von denen mehr oder weniger alle Wände überzogen und angegriffen waren. Von einer gewissen Entfernung aus erweckten sie den Eindruck, als setzten sie sich zusammen aus lauter winzigen, ausgetrockneten Bläschen, abgelöst von den Stellen, wo es offensichtlich war, dass der Anstrich oder Verputz brüchig geworden war und deswegen abblätterte und schuppte. Die Häuser waren größtenteils alt. Sie waren zwei- oder dreistöckig und aneinander gebaut, ohne dass sich aber deshalb eine durchgehende, gerade Straßenfront ergab, da manchmal ein Haus vorsprang oder etwas zurücklag, doch nie viel. Wo sie auf gleicher Grundlinie standen, wurden sie häufig voneinander abgesetzt und getrennt durch ein Wasserrohr, das am Ende oder Anfang eines Hauses von der Dachrinne oben nach unten durchging. In diesen fahlweißen, weißlich-grauen Häuserfronten lagen schwarz die Eingänge, die Türen und Fenster eingebettet. Die meisten der Hauseingänge und Fenster waren erloschen und das Glas war im Schatten blind geworden. Hinter den Scheiben waren Topfpflanzen zu sehen, schwärzliche, undeutliche Gewächse, die sich in den wenigen, von einem warmen, hellgelblichen oder rotwässrigen Licht erhellten Fensterkästen dann deutlicher als schwarz-grüne Schattenrisse abhoben, scharf umrissen die Töpfe, die Vasen, die Stängel, die zarten Äste und Blätter, das Blättergewirr, doch jedes Mal nur flächig und auf dem dahinter zugezogenen Vorhang wie aufgeklebt. Bei einem flüchtigen Hinsehen waren hier und da auch auf der Fensterbank Figuren zu entdecken, Zwerge vielleicht, mit hohen, spitz zulaufenden Hüten auf runden, kugeligen Köpfen, der Kopf auf einem ausgebreiteten, steifen Mantel in Form eines stumpfen Kegels gesetzt, was aber dann wieder an ein auf die Fensterbank gestelltes Glas denken ließ, auf dessen Hals eine Blumenzwiebel lag, eine Tulpenzwiebel oder die einer Hyazinthe, auf die eine Art spitz zulaufender Hut gesetzt war. Fast alle erhellten Fenster lagen im zweiten oder dritten Stock, selten im ersten. Oder es waren Fenster, die voll von einem kreidigen weißen Licht standen, ohne Vorhänge, doch mit viel Blumen auf den Fensterbänken, Ranken, die sich an der Fensterscheibe hochgewunden hatten, an dünnen Stöcken festgebunden, an Bambusstöckchen und Gittern, an Schnüren und Fäden, Ranken, Gewächse, die an den Seiten dichter wuchsen und Töpfe mit Bast umwickelt, die vor der Fensterscheibe von oben herabhingen, aus denen wieder ähnliche schwarz-grüne Ranken herausquollen, dünne, biegsame Schläuche, Blätter, die Kakteen knollig, ein Fenster voll von Pflanzen, fast völlig von Pflanzen zugewuchert, dann wieder leere Fensterrechtecke, aufrecht stehende Kästen oder Quadrate, die hell waren, in denen etwas weiter zurückliegend Stücke von Möbeln zu erkennen waren, die obere Kante oder Ecke eines Schrankes oder ein Leuchter, ein Lampenschirm, der gekräuselte, seidige Schirm einer Leselampe, die am äußeren Rand des Fensters stand. Es war das Wohnzimmer, ausgelegt mit einem flauschigen, aber schon leicht abgenutzten, hellblauen Teppich, in den etwas Schwarz hineingemustert war, schwarze Streifen, Fäden oder Striche, um das Blau nicht allzu aufdringlich werden zu lassen. Neben der Stehlampe, mit dem weißen, runden Lampenschirm, der das Licht auch nach oben hin entließ, stand ein niedriger, nierenförmiger Rauchtisch, auf dem ein Feuerzeug lag und eine angebrochene Schachtel Zigaretten. Das Radio in der Ecke war angeschaltet. Es war nicht sehr laut aufgedreht. Im Zimmer brannte schon die Heizung, die unter der Marmorplatte der Fensterbank angebracht war und den nicht sehr großen Raum mit einer leichten, trockenen Wärme füllte, obwohl es erst Ende September war und draußen der Abend noch nicht ausgesprochen kühl, die Luft mild, klar und zugleich weich. Mitten in dem Wohnzimmer stand ein Tisch. Ein aufgeschlagenes Fotoalbum lag auf dem Tisch und daneben lose aufgeschichtet Fotografien und Ansichtskarten. Nicht weit von dem Stapel Fotos und den Karten entfernt stand ein kleines Fläschchen Klebstoff. Die Flasche war ohne Kappe und an der Gummispitze, die über den Flaschenhals gesteckt war, hatte sich etwas von der dickflüssigen Masse festgesetzt und war hart geworden. Klebeecken lagen auf einem der schwarzen Kartonblätter verstreut und nicht weit davon entfernt stand eine Flasche Bier, ein Töpfchen weißer Ausziehtusche, ein Aschenbecher, ein Trinkglas. In dem Glas noch ein Schluck Bier, innen am Rand des Trinkglases hatte sich flockiger Schaum abgesetzt. Das Zimmer war nicht sehr groß und geräumig. Es war mit einem rötlich-braunen Teppich ausgelegt, in den große Quadrate hineingemustert waren und der nicht ganz den Boden des Wohnzimmers bedeckte, sodass ringsum vor den Wänden ein Streifen des gelblich gewachsenen Holzfußbodens frei blieb, was aber nicht weiter auffiel, da dort die übrigen Möbel standen, der langgezogene Schrank aus hellem Holz, das Holz wie ausgebleicht, empfindlich und hauchdünn mit Glanz überzogen, der die feine Maserung schützte. Dazu passend und in ähnlichem hellem Farbton der holzverkleidete Fernsehapparat, Sessel, bequeme Sessel, zwischen den zwei Sesseln der niedrige, dreibeinige Rauchtisch mit einem kupfernen, innen grün und blau emaillierten, schalenartigen Aschenbecher und auf einem Bastuntersatz ein einfaches Trinkglas mit 3-4 bunten Kugeln darin. An der gegenüberliegenden Wand stand die Couch. Viereckige, buntbezogene Kissen waren an die Rückenlehne gestellt und zwischen den Kissen ein Stofftier oder eine Trachtenpuppe, darüber das Bild, eine Berglandschaft in Öl, zerklüftet und die Spitzen schneebedeckt, steile Grate, Felsen und steingraue Wände von Rissen durchzogen und weiter unten sanft hinuntergleitend Abhänge, grüne Matten, Wiesen, dem das Blau eines stillliegenden Sees vorgelagert war, von schäumenden Büschen eingefasst, gischtiges Grün, grüne, volle Sträucher und Gebüsche. Neben dem Ölbild, ein wenig tiefer als dieses, hängt die Fotografie eines jungen Mannes, schwarzhaarig, mit in die Stirn gekämmtem, kurzgeschnittenem Haar, mit dunklen Augen, dann aber etwas aufgequollen, etwas aufgeschwemmt, die untere Gesichtspartie, schwammig, das Kinn teigig und aufgelöst. Oder gegenüber stand eine Bücherwand, die Fächer Reihe um Reihe vollgestellt. Einige der Bücher lagen quer über den anderen, aufrecht hingestellten, sodass man den Kopf auf die Seite legen musste, um die Titel lesen zu können. Obwohl der Leuchter, der über dem Tisch in der Mitte des Zimmers hing, angeschaltet war, brannte auch die Leselampe in der Nähe des Fensters, dessen Vorhänge nicht zugezogen waren. Aufgeschlagen lag eine Zeitung auf dem genoppten Sitz des Sessels. Einem Artikel war ein Bild beigegeben, das offenbar abends aufgenommen worden sein musste. Die grobkörnige Aufnahme zeigte eine Anzahl Leute, die in Gruppen oder einzeln dastanden. Die meisten von ihnen sahen hoch zu irgendeinem Fenster hin. Es ließ sich nicht genau feststellen, zu welchem Fenster sie hinblickten. Die Fenster des Hauses sahen alle gleich aus. Sie lagen dunkel. Nur die Holzrahmen, die weiß gestrichen waren, hoben sich stärker aus dem schmutzigen Grau der Hauswand heraus. Es war ein Eckhaus, das älter war, vielleicht um die Jahrhundertwende erbaut, mit verzierter Vorderfront. Um die Fensteröffnungen waren Zementranken gelegt. Die Fenster waren schmal und hoch. Aus der fahlweißen Helligkeit, die sich über die ganze Hausfront ausgebreitet hatte, traten stellenweise größere Flächen hervor, wo der Putz rissig geworden war, spröde und rau und bereits schuppte. Um die Ecke, einige Schritte weiter entfernt, war eine Wirtschaft, in deren Eingang breitbeinig, eine Hand in der Tasche, ein Kellner in weißer Jacke stand. Er stritt mit einem Mann, der in die Wirtschaft hineinzukommen versuchte. Der Mann schlug schwerfällig mit den Armen in der Luft herum. Er redete laut auf den Kellner ein, der ihn nach kurzer Zeit zurückdrängte, sodass er taumelte, schwankte und hintenüber zu kippen drohte. Im letzten Augenblick fing er sich aber und sog heftig an der Zigarette. Sein Mantel war aufgeknöpft. Neben ihm auf dem Bürgersteig lag ein Hut. Der Mann war anscheinend betrunken. Er ließ nicht ab, wirr auf den Kellner einzureden und wollte wieder auf ihn losgehen. Er wollte sich an ihm vorbeidrängen und stutzte gleichzeitig, hielt inne und begriff, dass er etwas verloren hatte. Es war sein Hut. Die Leute standen lose in Gruppen beisammen oder vereinzelt um den Wagen oder auf der Straße. Einige hatten sich auch gegenüber auf der anderen Straßenseite an den Bretterzaun gestellt, der um eine größere Baustelle errichtet worden war, aus der das dünne Gerüst eines Krans aufragte. Sie sahen zu dem Fenster hin, das im zweiten Stock lag. Die an der Ecke standen, wandten sich um und blickten kurz zu dem Betrunkenen hin, der in dem Lichtfleck vor dem Eingang der Wirtschaft stand und seinen Hut am Mantel abschlug. Er setzte ihn wieder auf und ging von neuem auf den Kellner zu. In der Stille war das gleichmäßige Tuckern und Rotieren eines laufenden Motors zu hören und das empörte Gerede des Mannes, ein Gestammel, das auseinanderfiel in einzelne hohe Laute, Wortbrocken, die unverständlich blieben. Jäh wurde es von dem Kellner unterbrochen, der schrie, er solle abhauen, jetzt sei Schluss. Jemand sagte, fast hätte es ihn erwischt. Der verträgt was, der ist stur, ganz schön voll, sagte einer. Der Mann trug einen hellen, leichten Sommeranzug. Er hob sich dadurch von den anderen, die Mäntel trugen, ab. Die Hände in die Taschen geschoben, sah er flüchtig zu den beiden am Eingang der Wirtschaft hin, um sich dann wieder dem Fenster zuzuwenden. Der Mann, der neben ihm stand, schien ihm etwas zu fragen. Sie unterhielten sich. Am Fenster zeigte sich nichts. Es lag dunkel und war leer, und die Gardine war zugezogen. Alle Fenster des Hauses lagen dunkel und still. Die Blumen, die auf den meisten Fensterbänken standen, konnten als Attrappen angesehen werden. Im Halbschatten sahen sie fahl und vertrocknet aus. Von den Umstehenden wandten sich schon einige wieder ab und schlenderten weiter. Ein älteres Ehepaar kam heran und blieb stehen. Die Frau hielt einen Dackel an der Leine, der sie weiter zu zerren versuchte. Er schnüffelte auf dem Boden herum und zog die Frau in Richtung des Bretterzauns. Der Mann neben ihr trug einen Gummimantel, der ihm bis weit über die Knie reichte. Er ließ den Arm der Frau los und trat zu der Gruppe von Männern, die redeten und abwechselnd auf das Fenster blickten. Er fragte, was los sei. Sie konnten nicht genau antworten. Einer sagte, da hat sich wohl jemand eingeschlossen. Vielleicht ist es eine Frau. Das kommt oft vor. Der Hund winselte und zerrte an der Leine. Unschlüssig stand die Frau auf der Straße. Sie zögerte und verstand nicht, sah schräg hoch zu dem Fenster und wieder auf ihren Mann. Sie ruckte an der straff gespannten Leine und gab nach. Ein paar Schritte ging sie auf den Zaun zu, der Hund schnüffelte nun am Bordstein. Die Frau hielt einen Arm ausgestreckt und sah zu dem Wagen, der vor dem Haus parkte. Der Motor lief. Neben dem hohen, massigen Block standen ein paar Männer in Uniform, von denen 3-4 schwarz glänzende Helme auf hatten, die Nacken geschützt durch Lederstreifen, die unter dem Helmrand heraushingen. Sie standen in einem Halbkreis zusammen und rauchten. Einer von ihnen wandte sich der offenstehenden Wagentür zu und kletterte ins Führerhaus. Der Motor wurde abgeschaltet, rasch sank das hohle, zittrige Rattern ab und in der Stille, die einsetzte, waren nun überall kleine Geräusche zu hören, ein halblautes Gerede und Murmeln, Unterhaltungen, die sich ausbreiteten, klein und unsicher die Stimmen, an einigen Stellen lauter und lebhafter, aber nie so laut, dass sie zu verstehen gewesen wären. Etwas entfernt vom Wagen stand eine Gruppe von Jugendlichen. Sie hatten ein Mädchen bei sich und lachten. Der Junge, der das Mädchen untergehakt hatte, sagte etwas von einem Schrank, der groß sei. Der Schrank solle abtransportiert werden, aber er sei zu groß. Er passe nicht durchs Treppenhaus. Man müsse ihn schon durchs Fenster nach draußen schaffen. Deswegen sind die hier. Der Mantel des Mädchens war weit. Trotzdem fiel es auf, dass ihr Bauch aufgequollen war. Er wölbte sich vor, dick und rundlich, eine schwere Masse, die nach unten durchhing, den schmalen Körper des Mädchens nach unten zog und ihm ein birnenförmiges Aussehen gab. Der Hund winselte. Er zerrte an der Leine und versuchte, die Frau näher an den Bretterzaun heranzuziehen. Er lief hin und her, soweit es die Leine zuließ. Die Frau wartete, dass ihr Mann zurückkäme, der sich noch immer mit den anderen Männern unterhielt. Sie redeten über ähnliche Fälle. Dass ein Mann oder eine Frau sich eingeschlossen hatte. Warum, das hatte auch niemand gewusst. Sie standen zusammen und rauchten. Die Frau war plötzlich verrückt geworden. Eines Abends hatte sie die Türen verriegelt, hatte die Schränke vor die Wohnungstür geschoben, damit niemand eindringen konnte und nur durch Zufall war es entdeckt worden. Einer sagte, die Kinder, die sind jedes Mal die Leidtragenden. Mit den Kindern war nichts passiert. Sie hatten nur Angst gehabt. Später waren sie der Fürsorge übergeben worden. Aus dem Bericht ging nicht eindeutig hervor, um was es sich bei diesem Einsatz gehandelt hatte. Offenbar hatte der Betrunkene auf den Kellner eingeschlagen, der ihn nicht in die Wirtschaft hineinlassen wollte, sodass dieser nun seinerseits den Mann schlug. Er ging plötzlich gegen ihn vor, schlug und stieß ihn vor die Brust oder gegen die Schulter, er schrie ihn kurz an. Der Betrunkene schwankte und drehte sich zur Seite weg, da erhielt er noch einen Schlag, der ihn 3-4 Schritte vorwärts schleuderte. Es war alles sehr schnell vor sich gegangen und bis auf das kurze Schreien fast lautlos. Der Streit schien damit beendet zu sein. Erschöpft lehnte sich der Betrunkene gegen die Hauswand und redete vor sich hin, während der Kellner die Ansammlung an der Ecke bemerkte. Ohne sich weiter um den Mann zu kümmern, ging er auf die Leute zu. Er fragte, was los sei. Man erzählte ihm, wahrscheinlich habe sich da oben eine Frau eingeschlossen. Natürlich ist das immer wieder dasselbe, durch Gas oder so, meistens durch Gas. Das ist einfach. Man braucht nur den Gashahn aufzudrehen, schlimm sei es nur mit den Kindern. Die Kinder seien aber immer die Leidtragenden. Sie unterhielten sich und sahen gelegentlich zum Fenster hinauf, das wie vorher dunkel war, wie alle anderen Fenster. Das Haus wirkte, als sei es von den Bewohnern verlassen worden, alle Fenster und Wohnungen leer. Zwei Uniformierte gingen nun zum Hauseingang und schellten. Gleichzeitig wurde der Motor auch wieder angelassen und schnell schraubte sich erneut das hohle, rotierende Geräusch in der Stille hoch, zitterte und breitete sich zitternd in kleinen Kreisen aus, stoßweise, die Kreise oder Stöße dicht aufeinander folgend. Sie hallten in der Straße wieder, sodass die übrigen kleineren Geräusche, das ferne Summen, das aus der Innenstadt dann und wann aufkam, das Gerede und die halblaut geführten Unterhaltungen der Umstehenden darin untergingen. Um sich verständlich zu machen, musste man jetzt laut reden. Die meisten Leute standen ohne zu reden da. Sie blickten nur starr hoch zu dem Fenster, gegen das sich langsam die Spitze der Leiter vorschob. Unterhalb des Fensters stieß sie an die Hauswand und ruckte gleich darauf zurück. Sie richtete sich noch ein Stück weiter auf, schob sich noch einmal vor, bis sie auf das Fensterbrett aufsetzte. Das surrende, hohe Vibrieren des Motors ließ nach. Aus dem dunkel liegenden Teil der Straße kam langsam mit abgeblendeten Lichtern ein Wagen heran und hielt. Ein Polizist stieg aus. Der Betrunkene war inzwischen wieder zu Atem gekommen, er hatte sich aufgerafft und tapste unbeholfen heran. Nicht weit vom Kellner entfernt, stellte er sich zu einer Gruppe von 3-4 Männern, starrte und begriff nicht, was los war. Er wandte sich an einen Mann, der neben ihm stand und einen lang herunterhängenden Gummimantel trug. Der Mann trat augenblicklich einen halben Schritt von dem Betrunkenen ab und sah weiter hoch, um sich dann abzuwenden und zu der Frau hinzugehen, die auf der anderen Straßenseite stand. Der Hund sprang auf. Er wedelte mit dem Schwanz und hüpfte an dem Mann hoch. Der Polizist sprach mit den Feuerwehrmännern. Der Mann in dem hellen Anzug stellte sich zu ihnen. Er stand lässig da, die Hände in die Hosentaschen geschoben. Der Polizist ging hinüber zur Haustür. Am Ende der Stange, die hinter dem geräumigen Fahrersitz aufragte, war ein Scheinwerfer befestigt. Sein grelles, weißes Licht, auf das Fenster gerichtet, schnitt einen großen Kreis aus der Hauswand, sodass sichtbar wurde, wie grau und verschmutzt die Wandfläche war. Der Anstrich angefressen, die Farbe rissig und abblätternd. Auch das Weiß des Fensterrahmens war rissig und schuppte. Aus den Zementranken waren hier und da kleinere Stücke herausgebrochen und auf den verschlungenen Stängeln und lappigen Blättern hatte sich mit dem dort niedergeschlagenen Staub weißlicher Taubenkot abgesetzt. Er war fast immer auf die gleiche Stelle gefallen, auf ein großes Blatt in Höhe des Oberlichts, von wo er weiter nach unten getroffen war. Seitlich der Fensterbank war eine größere Fläche des Zementbewuffs abgefallen, die Ziegelsteine traten hervor, überall, über die ganze Hauswand verteilt, waren ähnliche Stellen zu sehen. Das Haus war alt. Es war lange nicht mehr renoviert worden. Die Leute standen in einem Halbkreis um den Wagen und sahen zu, wie einer der Feuerwehrmänner die ausgefahrene Leiter hinaufkletterte. Es war ein gebückter, rundlicher Schatten in dem grellen, grellweißen Scheinwerferlicht, der schnell und geschickt hinaufhuschte und sich vor dem Fenster halb aufrichtete. Er schlug am unteren Rand die Scheibe ein, einige Scherben fielen auf den Bürgersteig, sie zersprangen mit einem trockenen, hellen Klirren. Im gleichen Augenblick flatterte es unter dem überhängenden Dach weg und wirbelte durcheinander. Als weiche Schatten hoch über der Straße schaukelten im Dunkeln Tauben umher und kreisten torkelnd, um dann geräuschlos in dem freien Baugelände gegenüber zu verschwinden. Etwas später ging in dem Zimmer Licht an. Das Zimmer war hell. Obwohl der Leuchter an der Decke brannte, war auch die Stehlampe angeschaltet, die dicht ans Fenster gestellt war, sodass es von der Straße her aussah, als würde das Glas von unten beleuchtet. Die Vorhänge waren nicht zugezogen, wie bei dem nächsten Fenster im zweiten Stock. Beide Fenster lagen dicht nebeneinander und hätten zusammen für das Fenster eines einzigen großen Wohnraums gehalten werden können, wenn nicht zwischen ihnen an der Hausfront außen ein Wasserrohr gezeigt hätte, dass das zweite Fenster schon zum nächsten Haus gehörte. Dieses zweite, danebenliegende Fenster hob sich nicht so scharf aus der milchigen, fahlweißen Helligkeit hervor, die gleichmäßig über die Hauswände ausgebreitet lag in einer dünnen Schicht Licht, das von hoch oben steil an den Vorderfronten der Häuser entlang fiel nach unten, aus dem sich neben den erleuchteten und toten, dunkel liegenden Fenstern und Türen als raue, sandige Flecken die Stellen abhoben, wo der Anstrich oder Verputz von der Witterung angegriffen war und abbröckelte. Einige dieser Flecken schienen sich aus vielen kleinen, ausgetrockneten Bläschen zusammenzusetzen, die sich an den Wänden festgesetzt hatten Oder es waren Pilze, winzige Schimmelpilze oder nur größere Placken Schmutz, deren Ränder verwischt waren, flache, stumpfe Schatten, Schattenflecke, ein dunkler Schorf, der wellig war und brüchig. Die Parterrefenster waren fast alle durch heruntergelassene Rollladen verschlossen oder mit dichten Vorhängen zugezogen, die wenig oder gar kein Licht durchkommen ließen. Nur an einigen schmalen, etwas helleren Streifen war erkennbar, dass innen noch Licht brannte. Manche dieser Fenster waren am unteren Rand noch zusätzlich mit einem Tuch verhangen, obwohl der Abend mild war, weich die Luft und fast noch warm. Die Straße lag still. Sie war mit groben Basaltsteinen gepflastert, ein Schacht, der zum Ausgang hin leicht abfiel und dort auf eine breitere, asphaltierte Straße stieß, wo eine größere Schattenfläche sich gebildet hatte, ähnlich einer schwarzen, stumpfschwarzen Scholle, die immer mehr zurückzuweichen schien und dabei zusammenschmolz und abnahm. Sie wurde mit jedem Schritt kleiner. Aus ihrem Rand lösten sich schwärzliche Splitter heraus, Löcher und Senken, die sich langsam heranhoben, stetig nach oben fließend, um zu beiden Seiten an den Rändern der Bordsteine oder unter den Schuhen wegzutauchen. Rolf-Dieter Brinkmann las eine Aufnahme aus unserem literarischen Archiv vom 22. Mai 1966. An diesem Tag war die Erstlesung. Wir wiederholen diese Lesungen in diesem Monat von Rolf-Dieter Brinkmann aus Anlass seines 30. Todestages und 65. Geburtstages. Ein Vorfall, aus dieser Erzählung las er gerade, ein Vorfall findet sich in dem Band Raupenbahn, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch in Köln. Am kommenden Mittwoch, 20.30 Uhr, setzen wir unsere Lesereihe mit Texten, gelesen von Rolf-Dieter Brinkmann, fort. Da hören Sie einen Auszug aus seinem Roman, seinem einzigen Roman, Keiner weiß mehr.